Erster König Jabin von Hazor hörte davon. Er schickte Boten. Die Boten gingen zu anderen Königen. Zweiter, die Boten gingen zu Königen im Norden. Sie waren in den Bergen und im Tal. Sie waren auch am Meer. Dritter, viele Völker lebten dort. Zum Beispiel Kanaaniter und Amoriter. Sie lebten in den Bergen und am Hermon. Vierter, diese Könige kamen zusammen. Sie hatten viele Soldaten. Es waren sehr viele Menschen. Sie hatten auch viele Pferde und Wagen. Fünfter, alle Könige trafen sich. Sie gingen zum Wasser Merom. Dort wollten sie gegen Israel kämpfen. Sechster, Gott sprach zu Josua. Hab keine Angst vor ihnen. Morgen besiegt ihr sie alle. Macht ihre Pferde kaputt. Verbrennt ihre Wagen. Siebter, Josua und seine Soldaten kamen schnell. Sie waren am Wasser Merom. Sie griffen die Feinde an. Achter, Gott half Israel. Israel besiegte die Feinde. Sie verfolgten sie bis Sidon. Sie töteten alle Feinde. Niemand konnte fliehen. Neunter, Josua tat, was Gott sagte. Er machte die Pferde kaputt. Er verbrannte die Wagen. Zehnter, dann ging Josua nach Hazor. Er eroberte die Stadt. Er tötete den König von Hazor. Hazor war eine wichtige Stadt. Elfter, sie töteten alle Menschen in Hazor. Niemand blieb am Leben. Josua ließ Hazor verbrennen. Zwölfter, Josua eroberte alle Städte. Er tötete alle Könige. Er tötete alle Menschen. Das war Gottes Befehl an Mose. 13. Israel verbrannte nicht alle Städte. Sie verbrannten nur Hazor. Die Städte auf Hügeln blieben stehen. 14. Israel nahm die Beute. Sie nahmen auch das Vieh. Aber sie töteten alle Menschen. Niemand durfte leben. 15. Gott gab Mose Befehle. Mose gab Josua Befehle. Josua tat alles genau. Er tat alles, was Gott sagte. 16. Josua eroberte das ganze Land. Er eroberte die Berge. Er eroberte das Südland. Er eroberte auch die Täler. 17. Das Land reichte von Seir bis zum Libanon. Josua besiegte alle Könige dort. Er tötete sie alle. 18. Josua kämpfte lange gegen diese Könige. 19. Keine Stadt ergab sich freiwillig. Nur die Stadt Gibeon. Israel eroberte alle anderen Städte. Sie kämpften mit Waffen. 20. Gott machte die Herzen der Feinde hart. Sie wollten gegen Israel kämpfen. So konnte Israel sie töten. Das war Gottes Befehl an Mose. 21. Josua ging und besiegte die Enakiter. Sie lebten in den Bergen. Er besiegte sie in Hebron und Debir. Er tötete sie und zerstörte ihre Städte. 22. Es gab keine Enakiter mehr in Israel. Nur wenige blieben in Gaza. Auch in Gad und Asdod blieben einige. 23. Josua eroberte das ganze Land. Gott hatte es Mose gesagt. Josua gab das Land Israel. Jeder Stamm bekam seinen Teil. Dann war Frieden im Land.